Wildwuchskulturbetrieb, Brunn an der Wild. Wildwuchskulturbetrieb, Brunn an der Wild. Inuit kumma nix, denkst du Sohn? Wildwuchskulturbetrieb, kennst du schon? Ein ganzjähriges Programmangebot, das macht nur der Wildwuchs, ja, wer kann das schon? Wir haben einen Lochstammtisch und machen Spüleabende. Auch bei uns waren schon die ganz erhabenen Seminare und Workshops macht die Spülfrau. Die lernt euch das Lochen, wir es fangen von der Wüste. Ja, und im Sommer machen wir dann ein paar Open Airs und kommen dort der Leute hin. Ja, hoffen wir, es braucht einen Raum für irgendwas, wir vermieten dann. Willst du eine Party machen, schaut er die Hitten an und dann gehen wir Vollgas, machen a DJ-Line, machen a DJ-Contest, willst du DJ sein? Das soll das machen wir und noch viel mehr, das ist der Füße und die Spielfrau, die Kulturbetrieb leer. In Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn, in Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn. Was ist der Bitte, selbst für Nieten, ist das Mieten, diese Hitten, dieser Wildwuchs wird im Brunnen an der Wild betrieben. In Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn, in Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn. Was ist der Bitte, selbst für Nieten, ist das mitten, diese hinten, dieser Wildwuchs wird im Brunnen an der Wild betrieben. Mit der Wildwuchs-Crew spielen wir dann ein Theater. Ich sag so, was wir da machen, ist kein Desaster. Da gibt's keine Debatten, es wird so gemacht, dass selbst ein Nutter ärgste Trottel lacht. Und mit Füße-Trapper noch so kann man Rap im Haus. Gegen die Astro-Rapper schauen die anderen wie Deppen aus. Wir machen Wildwuchs-Kunst und es wird akzeptiert. Wenn wir was Neues machen, wird wir das auch diskutiert. Die gute alte Frage wird hier aufgegriffen, was ist Kunst? Kann man auf Kunst verzichten? Die Kunst der Jugendlichen wird nicht ignoriert. Die Sachen, die sie machen, werden hier kapiert. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist blöd in diesem Land? Das alles machen wir und noch viel mehr. Das ist der Füße und die Spielfrau, die Kulturbetrieb leer. In Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn, in Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn. Was wird er bieten, ist nicht für Nieten, müsst das mieten, diese Hitten. Dieser Wildwuchs wird im Brunnen an der Wild betrieben. In Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn, in Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn. Was wird er bieten, ist nicht für Nieten, müsst das mieten, diese Hitten. Dieser Wildwuchs wird im Brunnen an der Wild betrieben. Der Schwerpunkt natürlich ist die Jugendkultur. Auf das legen wir einen Wert, wie eine Uhr macht auf seine Uhr. In Ui kumma nix, denkst du so? Wildwuchskulturbetrieb, kennst du schon? Ein ganzjähriges Programmangebot, das macht nur der Wildwuchs, ja, wer kann das schon? Die Kunst der Jugendlichen wird nicht ignoriert. Die Sachen, die sie machen, werden hier kapiert. Aus Interesse bekommen, fällt dir ein Newsletter an. Gib uns der E-Mail-Adresse, dass dir der Wildwuchs schreiben kann. Oder du willst mit uns das planen, dann schreib uns schön. Schreib an wildwuchs@einod.at. Schau eine in myspace.com/wildwuchs. Der Kulturbetrieb ist vielfältig wie ein Filmclub. Das alles machen wir und noch viel mehr. Das ist der Füße und die Spielfrau, die Kulturbetrieb leer. In Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn, in Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn. Was wird er bieten, ist nicht für Nieten, ist das Mieten, diese Hitten. Dieser Wildwuchs wird im Brunnen an der Wild betrieben. In Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn, in Ui kumma nix, ist der Wildwuchsdorn. Was wird er bieten, ist nicht für Nieten, ist das Mieten, diese Hitten. Dieser Wildwuchs wird im Brunnen an der Wild betrieben.